Nach dem Datenskandal will Facebook nicht weiter mit externen Datenhändlern für seine Werbeplattform zusammenarbeiten. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Bisher hatte Facebook auch Dienste von Marketing- und Datenfirmen wie Axiom oder Experian genutzt. Die Firmen hatten außerhalb von Facebook unterschiedliche Daten gesammelt. Facebook hatte diese dann für personalisierte Werbeanzeigen verarbeitet. Die Datensätze sind in erster Linie für Werbetreibende hilfreich, die möglicherweise keine eigenen Kundendaten haben. Die Maßnahme soll in den kommenden 6 Monaten greifen, kündigte Facebook an. Es ist ein weiterer Schritt, den Facebook nach dem Datenskandal ergreift. Das Aussperren der externen Datenfirmen solle ebenfalls den Schutz der Privatsphäre auf Facebook verbessern, da Facebook nicht kontrollieren könne, woher die Datenfirmen ihre Informationen über Kunden beziehen. Ob das Ende der Zusammenarbeit mit den Datenfirmen auch den Werbeumsatz des Konzerns beeinträchtigen wird, dazu hat Facebook nichts gesagt. Die Datensammelfirma Axiom rechnet nach eigenen Angaben damit, dass durch den Schritt von Facebook der Umsatz im nächsten Geschäftsjahr rund 25 Millionen Dollar niedriger ausfallen wird. Am Mittwoch hatte das größte soziale Netzwerk der Welt mitgeteilt, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre eigenen Informationen geben und auch die Verwaltung der Privatsphäre-Einstellungen vereinfachen zu wollen.